Wir schauen nur auf dich. Wir schauen nur auf dich. Deine Herrlichkeit verändert uns. Wir schauen nur auf dich. Wir schauen nur auf dich, Herr. Du bist hier, du bist hier. Ich habe dich gesetzt, mein Kind, um mein Reich, mein wunderbares, herrliches Reich zu bauen auf dieser Welt, die so verloren ist und so viel Liebe braucht. Hilfst du mir, mein Kind, hilfst du mir dabei? Das war mein Herz. Für diese Welt, das war und ist und bleibt mein Herz für diese Welt, mein Herz für diese Welt. Hilfst du mir, mein Kind, Halleluja. Es wird ganz leicht. Es ist ganz leicht für dich, ganz leicht für dich, mein Kind. Lieb mich einfach nur, dann wird es immer leichter. Lieb mich einfach nur. Dann wird es leicht, ganz leicht, ganz leicht. Halleluja. Wir danken dir, Herr. Wir lieben dich so sehr. Wir lieben dich so sehr. Und vertrauen dir. Danke, dass du alles, wirklich alles bereitgestellt hast. Alles, Herr, alles, alles, alles. Du hast uns eine neue Natur gegeben. Du hast uns geliebt von Anfang an. Du hast uns ausgestattet mit Glauben, ausgestattet mit deinem, mit eurem Glauben. Du hast uns als Leib Christi alles zur Verfügung gestellt, was wir brauchen, um diese völlig verlorene Welt zu retten, Herr, umzugestalten und Licht in diese Dunkelheit zu bringen, Herr. Boah, wie wir dir danken, oh Vivi. Es ist alles dein Werk, es ist alles deine Ehre in alle Ewigkeit. In alle Ewigkeit, Herr, werden wir dir dafür Dank sagen, was du durch uns hindurch getan hast. Und immer noch tust und weiterhin tun willst. Bleib an seiner Hand. Bleib einfach an seiner Hand. Und lass dich führen und leiten. Und erschreck nicht. Oder mach dir nicht so Gedanken oder Sorgen darüber, wie das alles werden soll. Und ob das alles wird. Und wie das alles wird und wann das alles wird und ob das überhaupt jemals was wird. Der Herr sagt wirklich, wenn du an meiner Hand bleibst, dann wird es ganz sicher etwas. Dann ist das ganz sicher. Ganz, ganz, ganz sicher. Danke, Herr. Danke, dass du eigentlich es so simpel gemacht hast, dass du gesagt hast, wir sollen wirklich unseren Blick auf dich gerichtet halten. So wie Petrus, der gesunken ist, als er den Blick von dir weggewendet hat. Aber wenn der Blick auf dich gerichtet bleibt, dann sinken wir nicht, sondern dann sind wir über dem Natürlichen. Wasser trägt Menschen eigentlich nicht. Aber wir sind über dem Natürlichen dann. Wir sind in dieser Wunderwelt unterwegs, in dieser himmlischen Herrlichkeit, in der alles möglich ist, Herr. Alles Mögliche möglich ist. Öffne uns diesen Blick, Herr. Öffne uns diesen Blick, dass wir tatsächlich das Unmögliche, das absolut Unmögliche von dir wirklich erwarten. Dass wir darauf unseren Blick richten, Herr. Auf möglicherweise unmögliche Familiensituationen, Herr. Dass du sie möglich machst. Dass du sie wiederherstellst. Dadurch, dass wir, ehrlich gesagt, darüber staune ich immer wieder neu, Herr, ja eigentlich nur ein Gebet an dich richten. Eine Bitte. Eine Proklamation aussprechen. Dadurch geschehen im Himmel Dinge, hier auf der Erde Dinge, die sind vor unseren Augen möglicherweise völlig verborgen und dann macht es Peng und dann ist die Situation verändert, Herr. Und wenn wir diesen ganzen Unsinn loslassen, Herr, der auf dieser Welt so natürlich ist, dann steigen wir auf ins Übernatürliche, Herr. In dein Reich, in dem Versorgung gar kein Problem ist. Halleluja. Schutz, gar kein Thema. Der himmlische, die himmlischen Heerscharen, Herr, stehen hinter uns, denn du wohnst in uns. Du marschierst ja hier nicht alleine durch das System. Danke für deine Engel. Danke für deinen Schutz für jeden von uns, Herr, für jeden von uns. Danke für deinen Frieden, den du uns gegeben hast als Gradmesser, Herr. Und danke für deine Liebe, die immer dann noch wirklich auf uns gerichtet ist, wenn wir manchmal, ehrlich gesagt, woanders unterwegs sind, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Vater. Wow. Denke groß, mein Kind, sagt der Herr. Denke groß. Größer. Denke einfach noch größer. Noch größer. Stecke die Zeltpflöcke weit. Steck sie weit. Weiter. Und gib dich nicht zufrieden mit den Situationen, in denen du jetzt steckst. Gib dich niemals damit zufrieden. Ich habe so viel mehr für dich. So viel mehr. So viel mehr für dich. So viel mehr für dich. Wow. Das ist die Haltung, um das in Empfang zu nehmen, was der Herr einfach, ich sag mal, in den Raum pustet. Das ist so gewaltig. Steck die Zeltpflöcke weiter. Denke wirklich noch größer. Noch größer. Noch größer. Gott ist nämlich groß. Und er möchte, dass sein Reich sich ausbreitet. Und dazu ist es so wichtig, dass wir ganz groß denken und uns von nichts, was unsere Augen sehen, in irgendeiner Weise beeinflussen lassen. Nicht von Bergen, nicht von Tälern, nicht von Schwierigkeiten, nicht von Problemen, nicht von Krankheiten, von gar nichts, was hier auf der Welt so natürlich ist. Wir danken dir, Herr. schön groß denken, umdenken, neu denken. Du bist eine neue Schöpfung. Falls du das noch nicht weißt, sage ich es dir mindestens jetzt zum 6. bis 7. Mal, dass du eine neue Schöpfung bist. Da nochmal so drüber nachgedacht über dieses neue Schöpfungsdings. Wisst ihr, Adam und Eva im Paradies waren ja nicht nur mit Gott da unterwegs, sondern zu dem Zeitpunkt waren die geistlich gesehen nicht tot. Die waren da hammermega lebendig. Denn sie waren ja in der Gegenwart Gottes. Da kann Tod ja überhaupt gar nicht sein. Versteht ihr? Da gab es ja nicht, die waren nicht geistlich tot. Ganz im Gegenteil. Die haben die Dinge durchschaut. Gott durchschaut ja auch alles. Das war da nicht dunkel vor den Augen von Adam plötzlich, als Eva da mit dem Apfel oder was auch immer das da war vorbeikam, nichts da. Aber in dem Moment, wo Adam sich meiner Ansicht nach entschieden hat, dass er ohne seine heißgeliebte Frau, die ja nun plötzlich auftauchte, die war ja da plötzlich, vorher war der ja alleine mit Gott, ich glaube, dass er von dieser Frau nicht lassen wollte. Denn wenn er gesagt hätte, okay, du hast davon gegessen, okay, ich beiße nicht in diesen Apfel, dann wäre Eva verloren gewesen und er, das wäre ein Ding gewesen. Und ich glaube wirklich, dass er in dem Moment, Adam war ja nicht, der war ja nicht blöd im Kopf, der war geistlich auch nicht tot. Der konnte jedem Tier Namen geben. Ich meine, das sprengt ja alles. Also ich kann mir ja schon bei 3 Käfern die Namen nicht merken, ja? Also der konnte alle Käfer, was weiß ich, wie viel das davon gibt, versteht ihr? Und Schmetterlinge und keine Ahnung, jedes Tier hatte da irgendeinen Namen gekriegt. Der war nicht tot. Aber der hat eine Entscheidung getroffen mit seiner Frau, die ihm vielleicht sogar in dem Moment lieber war als Gott, zusammenzubleiben. Und so entscheiden wir auch manchmal so Sachen, die uns irgendwie scheinbar, weil wir ja aus dieser Welt kommen, irgendwie noch lieber sind. Ob das jetzt das Fernsehprogramm ist oder die Torte oder irgendwelche anderen Dinge, die wir lieber täten, spazieren gehen, Fahrrad fahren, keine Ahnung, irgendwie sowas, statt in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Ja, ich glaube, Adam hatte genau diese Problematik. Aber als er dann doch sich entschied, diesen Teil der Frucht mitzuessen, den Eva ja nun schon runtergeschluckt hatte, und ich glaube, dass er sogar gesehen hat in dem Moment, was da in Eva passiert ist, weil wenn man geistlich klar im Kopf ist, sieht man das, hat er dann auch reingebissen. Und Adam wusste ganz genau, dass Gott gesagt hätte, dass sie diese Frucht nicht essen sollen, dass es nicht günstig ist und dass man dann sterben würde. Und genau in dem Moment ist was passiert, was jetzt mit dir auch passiert ist, nur umgekehrt. Du bist nämlich eine neue Schöpfung, weil du vorher also diese andere alte da war, sozusagen warst, diese geistlich tote Geschichte, wurdest du jetzt lebendig gemacht. Und bei Adam ging es genau umgekehrt. Der war geistlich nicht tot, der war lebendig. Und dann wurde er von einer Sekunde auf die nächste tot. Nicht tot im Sinne von, er fiel tot um, weil das dauerte noch 930 Jahre, bis er dann endgültig tot umfiel. Aber bis der Körper gestorben ist. Aber geistlich gesehen war er in dem Moment tot. Beide waren tot. Und wir waren genauso tot wie er. Und wir waren unter der Totalsklaverei des Teufels, nämlich in dem Moment. Weil jemand anders die Herrschaft hatte. Und zwar nicht nur die Herrschaft über die Menschen, sondern das ganze Tierreich. Das muss man sich mal reintun. So ein Löwe, der vorher noch mit so einer Maus da nebeneinander ganz locker kuscheln konnte, kriegte die Maus plötzlich Panik. Der Löwe fühlte sich, wow. Und alles floh vor lauter Angst und Schrecken. Das muss man sich mal reintun, was in dem Moment da wirklich passiert ist, also in diesem Bereich. Das war ja wie Tag und Nacht. Das gab es ja vorher gar nicht. Angst und Schrecken ohne Ende. Und ein Baum, der vorher noch völlig, ich sag jetzt mal, lebendig dastand, auch die Schöpfung checkte ja plötzlich, dass sie dem Tod unterworfen war. Von einer Sekunde auf die nächste war das da so. Und als du eine neue Schöpfung geworden bist, da ging das genauso. Aber was ist da passiert? Ist uns das wirklich klar? Und ich glaube, es ist uns nämlich nicht klar. Deswegen muss da andauernd drüber reden. Diese völlig kaputte, dem Teufel unterworfene Schöpfung. Er war der Herrscher über unserem Leben. Du warst Sklave total. No chance, keine Chance. Du hättest dich selber niemals daraus befreien können. Keine Chance, okay? Aber dann kam der Tag, wo der Heilige Geist so ein Blitzlicht oder so gemacht haben, wie auch immer der das da immer hinkriegt. Und in dem Moment hast du gewusst, ich muss für Jesus eine Entscheidung treffen. Und als du das gemacht hast, hast du nicht so einen Apfel da gegessen, wie die da im Paradies. Du hast nämlich in was anderes reingebissen. Da hast du dich festgebissen. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Damit seine Natur in dich reinkommen konnte. Und zwar zack. Zack. Und das hat etwas komplett verändert in dir. Das ist uns nur oft überhaupt nicht wirklich bewusst. Geistlich gesehen sind wir sowas von total lebendig, das schon fast nicht mehr zum Aushalten, wie lebendig wir sind, weil ja Gott in uns wohnt, weil das Leben selber in dir Platz genommen hat. Jetzt müssen wir nur noch umdenken. Umdenken. Also wirklich nur noch umdenken. Und dabei hilft jede Predigt, dabei hilft das Wort Gottes, dabei helfen wir uns, wie wir schon gehört haben, ja auch gegenseitig. Dass dann so eine Janine, meinetwegen mit so einer Judith, ne, zusammentrifft und irgendwie hat dann, sagen wir mal, Janine hat dann vielleicht gerade in dem Moment den Spezialdraht nach oben, ne, und denkt, boah, was ist denn da im Herzen vielleicht noch von Judith los? Und 1, 2, 3, fallen die Sachen an ihren Platz. Judith sagt, kann ich ja gar nicht gebrauchen, diesen Mangel. Lass ich los, ey, super. Und schon, und das ist ja das Spannende daran, und schon ändert sich was. Ist das nicht einfach total fantastisch? Das ist total, dieses Umdenken, Leute, ist total simpel. Es braucht deine Entscheidung. Genauso wie es deine Entscheidung brauchte, zu Jesus Ja zu sagen, braucht es auch jetzt deine Entscheidung, wenn du merkst, boah, da bin ich ja irgendwie unter Sklaverei hier, ne? Das ist ein absoluter bescheuerter Zustand. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Diesen Mut zusammenzunehmen und die Entscheidung zu treffen, dass du einfach mal sagst, nee, jetzt mal stopp. Also diese bekloppte Krankheit, die mich hier irgendwie behindert, no way. Damit fängt es an. Und wenn du dann nicht wieder zurückschaltest, weil das vielleicht immer noch ein bisschen so ist, ja, sondern wenn du sagst, nee, Moment mal, das Wort Gottes ist ja da eindeutig. Hängt ja alles am Kreuz. Muss ich ja gar nicht tragen. Oh, Halleluja. Versteht ihr? Durch Umdenken kommst du in deine Freiheit, die dir schon längst gehört. Das ist schon alles da. Wir brauchen ja nicht zu glauben, deswegen hatte ich ja immer dieses Wasserglas da. Ich habe das auch heute, ich habe es tatsächlich wieder dabei. Die neue Schöpfung. Vorher war da eine Dreckbrühe drin. Okay? Die Dreckbrühe wird ja ausgeschüttet Und was Neues kommt da rein. Das bist du. Du denkst nicht immer so über dich. Du fühlst dich nicht immer so. Aber das hier ist die Wahrheit. Ist so. Man kann auch andere Vergleiche anstellen. Zum Beispiel dachte ich, also wenn ich es jetzt nicht mit dem Wasserglas mache, könnte man auch sagen, vielleicht hast du in dieser alten Schöpfung, da in diesem gefallenen Teil, in so einer Hütte, falls man das überhaupt Hütte nennen kann, in so einem Schlammloch oder was auch immer gelebt. Räuberbude. In so einem Drahtverhau da irgendwie. Aber was da passiert ist, ist ja eigentlich, dass derjenige, der da drin sich befand, sozusagen von Christus, da einfach rausgehebelt wurde. Und ihr wisst, ich liebe Schlösser. Also für mich muss ja ein Schloss sein. Zack, in ein Schloss. Sauber, ordentlich, Bedienstete. Engel haben wir ja, dienstbare Geister. Und Versorgung. Alles pico super. Versteht ihr? Auch das könnt ihr als Vergleich nehmen. Alles hinkt natürlich, ist ja logisch. Aber wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir an diesen Punkt kommen, dass wir wirklich schnallen, dass wir zur Freiheit berufen worden sind. Wir werden nicht erst, wir sind schon. Wir sind schon, du bist schon. Du kannst einfach jetzt sagen, ich bin frei. Das kannst du wirklich sagen. Du kannst das wirklich aussprechen. Ich bin frei, das ist nämlich das, was dir gehört. Wirklich. Ich bin auch übrigens gesund. Nur mal zur Info. Ja? Ich bin auch versorgt. Versteht ihr? Ich bin versorgt. In dem Moment, wo du diese Dinge, genauso wie du sagst, Christus, ich gebe dir mein Leben, musst du ja nicht mit deinem eigenen alten Schrottleben dieses Schlossleben hier performen. Das geht nämlich überhaupt gar nicht. Du hast ihm dein Leben gegeben. Du bist gestorben. Du bist mausetot, sagt der Galater. Tod. Irgendwann hatte ich das vorhin noch mal gesagt. Also Kreuz, Tod, Leben, Herrlichkeit. Ne? Das hat Ruth da eingeworfen. Und das ist alles, was wir tun müssen. Wenn du spürst, dass hier irgendwas noch in so einer Diskrepanz ist, dann geht es nicht darum, ob das hier die Wahrheit ist. Das bleibt die Wahrheit. Hier oben läuft der Film, der falsche. Da muss einfach umgedacht werden. Und wenn du das da hingekriegt hast, da oben, also das ist ein Dauerprozess, ne? Wir helfen uns alle gegenseitig, hurra, hurra, dann wird das Leben leicht und schön und einfach und fröhlich. Dann kannst du an so einem Bahnhof stehen und sagen, naja, es brennt da, ja gut, aber es muss ja da nicht brennen. Kann ich jetzt gerade mal nicht mitleben, ich will ja nach Hause. Also Brand, hörst du mich? Du gehst aus. Du bist ja zum Herrscher bestimmt. Und Pastor Georg hat ja bei der Konferenz am Wochenende jetzt ja unter anderem auch gesagt, wovon du frei bist, darüber hast du Herrschaft. Oho. Wovon du frei bist, wie wirst du frei? Ja, besser ist, ne? Durch den Tod. Sterben. Na, das hat er dann auch öfter da gesagt. Er wollte ja eigentlich die Predigt ein bisschen anders anfangen, aber er meinte, es geht leider nicht anders. Wir müssen halt einfach mal wieder eine Runde sterben. Die Dinge, die aus diesem alten Leben kommen sozusagen und die manchmal noch irgendwie da oben irgendwo, keine Ahnung, verankert sind, die müssen einfach ausgetauscht werden gegen das, was die neue Wahrheit ist. Und natürlich ist es nicht so, dass wenn du denkst, du lebst dann noch in dieser alten Schrotthütte, dass du in dem Moment immer komplett das Schloss sehen kannst. Das ist ja gerade die Diskrepanz, das ist ja gerade die Schwierigkeit, in der wir manchmal stecken. Aber alles beginnt mit Entscheidungen, die du triffst. Dass du entscheidest, hier nicht mehr wohnen und leben zu wollen, sondern dieses Neuerkaufte wirklich zu nutzen und nichts anderes mehr. Unter dem machen wir es nicht, okay? Sag mal, unter dem mache ich es nicht. Vor allen Dingen nicht mehr. Oder? Unter dem mache ich es einfach nicht. Warum auch? Ohne Kompromisse. Nein, da ist Scheiße. Das ist einfach ein Scheißleben hier. Oder mindestens eins, was er nicht für dich vorgesehen hat. Es mag ja sein, dass sich hier irgendjemand wohlfühlt. Ich jetzt nicht so, aber versteht ihr? Aber das ist nicht das, wozu er dich bestimmt hat. Du bist als Herrscher gesetzt über diese Erde. Adam war zum Herrschen gesetzt. Über das Universum. Und Josua zum Beispiel, der ja zum Beispiel zur Sonne, also die Sonne soll da einfach stillstehen. Das muss man sich mal reintun. Die Sonne soll stillstehen. Boah, was ist das für eine Aussage? Also ich meine, der Brand soll aufhören, das kann man sich noch eher vorstellen. Da kommt vielleicht die Feuerwehr und dann löscht die und so. Also da kommen wir noch hinterher mit unserem Verstand. Aber dass die Sonne stehen bleiben soll, das ist ja wohl Tilt, oder? Das ist kühn, ne? Hat er aber gemacht, damit die Schlacht zu Ende geschlagen werden kann. Ja, und ich meine, Petrus habe ich ja schon erwähnt, der dann auch einfach meint, naja gut, okay, wenn der da auf dem Wasser gehen kann, dann muss ich das ja irgendwie auch können. Der ist Mensch, ich bin Mensch, also lass uns das mal probieren hier. Ja, also es ist schon, ich finde es schon krass, ja, zu wissen, Adam hatte Herrschaft über das von Gott Erschaffene und dazu gehörten natürlich die Sterne, Mond und das gehörte ja alles dazu. Also warum soll man da nicht zu sprechen? Also denk mal groß, größer, sagt er, größer, größer, so groß, dass es den Kasten mal ein bisschen sprengt, da oben. Ja, Adam war zur Herrschaft gesetzt, du auch. Und ohne dich, nur zur Info, kann Gott gar nicht operieren. Ist dir das klar? Manchmal denken wir ja, wieso, das kann der ja alles machen, das ist ja gar kein Problem, der ist ja so groß und so toll und das kann der alles selber da ja hinmachen, da so und so. Nee, Adam war hier auf der Erde zum Herrschen gesetzt. An diesem Plan hat sich nichts geändert. Gar nichts. Nicht, dass Gott es nicht hinkriegen könnte. Aber wisst ihr, wir sind keine Marionetten. Oder irgend so eine, keine Ahnung, so eine Pflanze, die einfach nur so rumwächst, da so irgendwie so. So eine Blume so. Versteht ihr? Ist auch schön, so eine Blume, ne? Aber eine Blume kann nichts bewirken hier. Aber du als mit dieser Natur Gottes da drin, du schon. Und damit bist du ein Mitarbeiter mit ihm. Und das ist total wichtig für Gott. Das vergessen wir auch manchmal, dass dann die Leute da draußen immer sagen, ja, wieso hat er das alles zugelassen, wieso ist das alles so? Ja, weil wahrscheinlich wir mal wieder irgendwie den Schuss nicht gehört haben und da nicht gesprochen haben zu dem Berg, der da ja schon wieder rumsteht. Ist so, Leute, wirklich, ich glaube das wirklich. Diese absolut gefallene Schöpfung ist deshalb so miserabel immer noch drauf, weil die Christen es immer noch nicht verstanden haben, dass sie herrschen sollen. Und zwar nicht einfach so wild darum herrschen, sondern wovon du frei bist. Darüber kannst du herrschen. Also ist deine erste Aufgabe, von bestimmten Dingen frei zu werden, damit du vernünftig herrschen kannst. Denn sonst würdest du ja zu irgendwelchen Umständen sprechen. Eigentlich hast du ja noch ein bisschen Angst, dass es vielleicht auch nicht funktioniert. Ich sag dir, dann kannst du auch gleich sein lassen, brauche auch gar nichts zu sagen, weil dann kommt es ja auch gar nicht zustande. Aber wenn du ganz sicher bist, dass du das von Gott so verstanden hast und dass Gott sagt, so, also diese Bahnfahrt da, wir, also Gott in dir, du bist ja tot, fährt natürlich nach Hause. Hat er doch immer gemacht, oder? Hat der sich schon mal von irgendwas abbringen lassen? Jesus, hier auf dem Planeten, hat der sich von irgendwas abbringen lassen? Wenn der einen Plan hatte, dann hat er den noch durchgezogen oder nicht? Egal, welche Berge oder Umstände oder Menschen ihn da von irgendwelchen Klippen stürzen wollten oder sonst was. Haha, wer wohnt in dir? Wer lebt da? Wer fährt Bahn? Wer fährt Auto? Wer kommt an? Wer ist Herr über die Schöpfung, zum Beispiel über so einen kleinen Brand? Wer ist Herr über das Wasser? Falls mal eine Überschwemmung oder so, ich meine, ne, sowas. Wer ist denn Herr? Wer wohnt denn in uns? Er wohnt in uns. Er will nach Hause. Ja, er will nach Hause. Er möchte, dass dein Umfeld von Liebe durchtränkt ist. Das ist sein Herz, oder? Und du kannst wunderbar mitmachen. Du gehst ganz entschieden, also mutig, an seiner Hand. Du traust dich immer mehr und lässt dich von ihm führen und leiten. Du verzagst nicht, weil du brauchst auch nicht zu verzagen, denn er ist ja dein Vater. Wir haben das in der Geschichte schon gehört, was der macht, wenn du was völlig vermasselt hast. Dieser Sohn, der meinte da irgendwie in der Weltgeschichte rumturnen zu müssen, als der zurückkam zum Vater, hat er ja nicht eine Gardinpredigt gekriegt. Und selbst wenn du es mal vermasselst oder nicht zu Umständen sprichst oder diesen Berg vielleicht auch noch mehr über den Berg sprichst als zum Berg, er verzagt nicht an dir. Er hat immer Glauben. Das Wort Gottes sagt ja, weißt du, welche Gedanken ich über dich habe? Gedanken zum Unheil? Nein. Gedanken zum Frieden. Gedanken zur Freude. Der ändert doch seine Gedanken nicht. Das sind doch seine Dauergedanken. Okay, mein Schatz, hat nicht so funktioniert. Gut, macht nichts. Weißt du, wir probieren es einfach nachher nochmal. Oder vielleicht in 3 Tagen nochmal. Wir verzagen nicht, sagt der Herr. Wir verzagen nicht. Du brauchst nicht zu verzagen. Alles wird gut. Ja, weil du an seine Hand gehst. Und du hast ihm ja dein Leben gegeben. Denke dran, du bist tot. Aber du lebst durch ihn. Oder mit ihm. Ja. Und er verzweifelt über dich und deinen Körper und dein ganzes System. Er verzweifelt nicht. Du bist, Halleluja, eine neue Schöpfung. Und damit Träger dieser wunderbaren Herrlichkeit. Träger, der alles, aber auch wirklich alles ändern kann. Diese herrliche, wunderbare Schöpfung ist zu allem fähig. Preis dem Herrn. Was möchten Sie noch sagen? Danke. Danke für die Info. Ja, danke, danke. Die kann machen, was sie möchte. Die kann machen, was sie möchte, genau. Genau, da waren so viele Aspekte drin, die ich eigentlich auch sozusagen in anderer Verkleidung sozusagen habe. Und zwar ist mein Thema heute Josef. Und da geht es darum, dass er der Lieblingssohn war seines Vaters. Und sein Vater wollte ihn bestimmt besonders aufmotzen und wollte ihn bestimmt auch schon direkt in die Berufung bringen. Es steht geschrieben, dass Josef so ein besonders Mäntelchen von seinem Vater hatte. Warum? Weil er der Sohn von der Lieblingsfrau war von seinem Vater, nämlich von, jetzt komme ich gar nicht drauf, Rachel. Genau, der Lieblingsfrau. Und die anderen waren natürlich sauer, weil das waren nämlich die Kinder von den beiden Nebenfrauen Bilhas und Silpas und von der Lea. Die sind alle rechtmäßig in der Familie, aber sie waren von Anfang an natürlich sauer, weil der gute Josef, der gute Isaak hat die natürlich nicht mehr, der gute Josef hat sie nicht mehr angeguckt Isaak hat sie nicht mehr angeguckt in dem Moment, wo er dann von seiner Lieblingsfrau, der Jakob hat sie nicht mehr angeguckt, wo er, Scheiße. Gut, Wie auch immer, es war genau. Nee, in dem Fall 11, noch nicht 12. Ne? Josef hieß, der Herr wird hinzutun. Die Rebekka wurde richtig, die hat dann richtig Lebensgeister bekommen und dachte, da kommt jetzt noch einer. Und es kam auch noch einer, ist sie leider gestorben. Das war der Benjamin. Da hat sie sich ein bisschen, also da vielleicht leicht übernommen. Aber auf jeden Fall, dieser Josef war der Lieblingssohn und von daher verhasst von den ganzen Brüdern. Rebekka war bestimmt auch nicht, Rahel war bestimmt auch nicht besonders beliebt bei den anderen Frauen. So, das war jetzt die Familienverhältnisse, die habe ich jetzt ordentlich durcheinander gebracht. Das könnt ihr euch alle dann nochmal in Ruhe durchlesen. Das regt ja dann dazu an, wie war es jetzt wirklich, ja? Genau. Der hatte so zwei wunderbare Träume, prophetische Träume, was alles passieren würde, irgendwelche Ehren, die sich vor ihm geneigt haben. Ihr kennt ja die Geschichte. Und die hat er dann auch gleich ausposaunt und so weiter. Und der Vater hat's aber schon ernst genommen. Er hat ein Stück weit das schon ernst genommen und hat sich gedacht, Mensch, das wäre ja super, weil es war eben weiterhin sein Lieblingssohn, ja. Der ist auch immer hingegangen, hat ein bisschen gepetzt, was machen gerade die Brüder. Und da sagt der Vater einmal, jetzt komm mal, geh mal nach Sichem, das heißt Schulter, da sind deine Brüder. Und da guckst du mal wieder nach dem Rechten oder gibst denen irgendwas, keine Ahnung. Und er geht nach Sichem, will nach Sichem gehen, hört dann von einem Mann, die sind in Dothan. Sichem heißt Schulter. Und die Idee war, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Der Vater wollte bestimmt schon eine kleine Abkürzung geben für den Sohn. Wer möchte das nicht? Ganz ehrlich, wenn ich ein Kind hätte, ich bin der Pastor der Gemeinde, dann möchte ich gerne, dass das Kind gleich auch in den Pastoren, ne, auch Pastor wird, da ist doch alles. Und der Vater hat sich da schon gut vorgestellt, ja, hat sich gedacht, okay, dann gleich hier mal nach Sichem, Herrschaft ruht auf seiner Schulter, gab einen kleinen Umweg für Josef. Die Brüder waren nämlich richtig stinksauer und haben gesagt, so, jetzt ist mal Schluss hier mit seinen komischen Träumen, dass wir uns da alle verneigen müssen und so weiter und haben den in den Brunnen und jetzt kommt der Tod nämlich endlich zur Geltung geschmissen. Der muss ordentlich geschrien haben, der gute Josef. Das war übrigens in Dothan. Dothan heißt Gesetz. Josef ist ein Bild für Jesus Christus. Er musste erst ins Gesetz, um dann diese wunderbare Herrschaft, die dann irgendwann mal kam, zu erlangen. Und darauf möchte ich einfach kommen. Dieser Brunnen war das erste Mal tot, weil jetzt hat er das alles verloren, was seine Identität ausmachte, nämlich der Mantel vom Papa. Lieblingssohn, der war selbstbewusst, er hat ja ein Mantelchen vom Papa bekommen. Alles weg. Sein guter Ruf, also beziehungsweise seine Ehre vom Papa, alles weg. Du bist mein Sohn, ich beschütze dich, petz ruhig über die anderen, aber ich bin ja da. Alles weg, vorbei. Dann auch noch nicht mal die gleiche Sprache, also dann kommt eine Karawane und die hatten was geladen. Ich kann das jetzt hier gar nicht so schnell finden. Die haben auf jeden Fall Gewürze beziehungsweise Einbalsamierungszutaten geladen für den Tod. Es geht also, der Geruch des Todes geht weiter. Josef, also da unten im Brunnen, aber da kommt jetzt wieder, was Christine gesagt hat, Gottes Berufung, da passt der Herr drauf auf. Genau wie bei Herodes, der ja Jesus längst aus dem Weg bringen wollte und töten wollte. Gott passt auf über sein Wort, über die Träume, die er gegeben hat, dass sie funktionieren, dass das stattfindet. Deswegen ist Josef nicht gestorben und das ist das Schöne. Wir haben eine Berufung und er wird darauf achten, dass sie passiert. Und das ist ein Wunder gewesen, weil die hatten eigentlich keinen großen Bock mehr, dass Josef jetzt einfach weiterlebt. Und Gott hat einen Plan eben mit ihm gehabt und ihr kennt die ganze Geschichte. Dann war er im Haus von Potiphar, dann kam diese Frau und so weiter und so fort und dann kamen Träume. Was ich damit einfach nur sagen möchte, ist, letztendlich hatte Josef wahrscheinlich, er war ja dann im Gefängnis und das ist alles so ein Zeichen für, ich bin immer noch unter der Herrschaft, ich bin immer noch unter einer anderen Herrschaft. In der Zeit aber, wo er so gefangen war, hat er Administration gelernt, er hat wahrscheinlich auch die Sprache gelernt von den Ägyptern, weil er hatte ja gar keine Ahnung. Er musste ganz von unten kommen, tot halt. Und alles, was jetzt aber passierte, seine neue Identität, wenn wir das auf unsere neue Schöpfung jetzt rühren, alles wurde von Gott aufgebaut. Alles wurde von Gott. Das war nichts mehr. Ich bin stolz, mein Vater war Bankdirektor, ich bin dies und das. Ja, alles wurde, mein Vater ist der himmlische Vater. Ich habe sonst nichts zu bieten. Mein Mantel ist der Mantel der Gerechtigkeit oder eben die Berufung, was weiß ich, was es gerade ist. Ja, das ist jetzt mein Mantel, da war nichts mehr. wo Josef sich jetzt hätte drauf stützen können, was menschlich war. Und das ist das, wenn wir im Tod sind. Und wenn wir dann ans Leben kommen, das ist auch mit dieser Erneuerung des Sinnes, hat das auch zu tun, dass wir auf nichts mehr stolz sind. Wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Und das ist, glaube ich, das Lebenswerk, was Gott jaget der Heiligung nach, ohne den niemand den Herrn sehen wird. Das ist, glaube ich, das Lebenswerk, was Gott mit uns hat. Er steckt uns in einen Kokon, so fette kleine Raupen, die immer mehr fressen und so weiter. Und dann kommt die, irgendwie verlieren die dann auch noch ihre Haut, nicht besonders angenehm. Und dann werden die in einen Kokon hineingebracht. Das sieht dann aus wie ein Blatt auch noch, damit sie nicht gleich aufgefressen werden. Und in dieser Zeit ändert der Herr diese kriechenden Wesen, die wir einmal waren, die ändert er dann in einen Schmetterling. Während dieser Zeit allerdings, wenn man da reingucken würde, sieht das nicht besonders attraktiv aus. Ein Bein ist länger als das andere, vielleicht so ein Ohr und so eins, keine Ahnung. Schmetterlinge haben, glaube ich, nicht solche Ohren. Aber auf jeden Fall kann man in dieser Zeit nichts Besonderes sehen. Aber das ist dieser Weg, den der Herr mit uns geht, wo wir Schritt und Schritt um Schritt unseren Stolz verlieren. Aber jetzt noch ein kleines Wort, ich mache jetzt auch Schluss, zu der Berufung. Wenn du jetzt sagst, ja, der Josef, der war so brav. Erst war er da drin, aber dann kam diese Frau und wollte ihm sagen, jetzt komm hier, wir beide, wir machen mal was Schönes zusammen. Und er ist abgehauen, der war so brav, dem ist nichts passiert. Dann war er unten im Gefängnis, er ist nicht bitter geworden, er hat da nicht rumgeflucht, er war nicht wie die anderen. Er hat brav den Herrn gesucht und er hat gebetet und hat dann Träume gehabt. Man, da kann ich mich nicht mit identifizieren. Kannst du ja sagen, das war Josef. Da möchte ich einfach sagen, da gab es noch jemand anders, also vielleicht passt er dann besser, das war Simson. Ja, aber was ist interessant an Simson? Simson, der war Nazareer, das ist alles mögliche an Abstinenz von Alkohol und von Unrein, also sprich von Kadaver und noch ein drittes und wichtig. Aber Simson war alles andere als dieser brave, zu Gott gekehrte, es war ein Richter und er hat von Anfang an seine Liebe fiel auf eine Philisterfrau. Und das war komisch für ein Nazareer und auch Nazireer und auch für seine Eltern war es komisch, so viele hebräische Frauen, was ist denn mit dieser Frau? Ja, die gefiel ihm einfach. Und dann stand aber drin, das war von Gott. Stand drin, dass es war Gottes Wille, dass der so komisch war. Und der war und blieb komisch. Ja, der war niemals tierlieb. Der war merkwürdig, ja. Der hatte Fuchsschwänze zusammengebunden und die entzündet. Also wir würden ja tatsächlich, also der war komisch. Der war bipolar, könnte man sagen. Er war merkwürdig. Und dann kam Kadaver, hat einen Löwen in der Luft zerrissen, weil die Salbung immer wieder auf ihn kam. Darin war Honig. Und er nahm aus diesem Kadaver Honig. Da fragt man, was hat dieses Gleichnis zu bedeuten? Das hat es dann als Rätsel aufgegeben, unwichtig. Aber was hat das zu bedeuten? Meiner Ansicht nach hat das zu bedeuten, so war er. Das Rätsel hieß, kann aus dem Starken etwas Süßes kommen? Ja, er war dieser Löwe, der letztendlich zerrissen wurde. Zum Schluss hat er nämlich all seine Kraft, hat er erklärt, wo er die hatte, sein Geheimnis gelüftet. Und er war der gebrochen wurde, der kaputt. Aber was ist passiert zum Schluss? Die haben nachdem er diese Geheimnisse, ich rede ja mit euch, weil ihr das alles kennt, aber er hat zum Schluss dieses Geheimnis ausgeplaudert, warum er diese sagenhafte Kraft hat. Und dadurch haben die Philister, das war durch seine Haare, die wurden geschert und danach war es vorbei mit der guten Kraft. Und dann durfte er sozusagen so eine Art Mühle drehen, so im Kreis gehen und war für die Philister so eine Art Spektakel, ein Spaß, ein Schauspiel. Und das lässt der Herr nicht zu. Ja, der Teufel, es war ein Schauspiel, die haben sich über ihn lustig gemacht, die haben gelacht, das war wie am Kreuz, die haben gedacht, jetzt haben wir gesiegt, vorbei mit dem Guten. Keiner ahnte, die Augen hier waren weg, aber die Augen, die Vision, die haben wieder neu geguckt. Diese Augen waren kaputt, die haben sie ihm ausgestochen, aber die Augen, die wurden wieder lebendig. Und während er ging, immer wieder im Kreise ging, währenddessen wuchsen seine Haare wieder, wuchs seine Kraft wieder. Und während die noch lachten, hatte er schon wieder einen Plan. Und wir sollen aufpassen, ob wir über unsere Geschwister lachen und sagen, oh, die war schon so lange nicht mehr in der Gemeinde und die auch nicht alle abgefallen, ich bin noch dabei. Yes. Sollen wir aufpassen? Müssen wir aufpassen? Denn wir wissen nicht. Wir wissen nicht, die drehen ihre Runden. Ja? Wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen es nicht. Die Haare wachsen nämlich wieder. Ja. Und dann kam der absolute, ja, soll ich mal sagen, das war jetzt das große triumphierende Spektakel, wobei Simson selber gestorben ist. Aber er hat seine Berufung erfüllt. Er hat mehr als jemals in seinem Leben die Philister getötet. Er hat seine Berufung erfüllt. Gott war treu. Er hat zu ihm gestanden. Und deswegen sage ich, Vorsicht, Vorsicht mit Richten, Vorsicht mit vorschnellen Urteilen. Wir wissen nicht, wann die Haare wieder wachsen. Amen. Wir wissen nicht, wann die Haare wieder wachsen. Weil wir wieder in unsere Kraft kommen. Okay, es ist natürlich Simson, der ja diese besondere Kraft hatte, wegen seiner Haare. Aber wer weiß, warum du da bist. Und was der tiefe Teil oder der für dich vielleicht sogar verborgene Teil der Berufung auf deinem Leben ist. Unterschätzt das nie. Gott ist mit dir, in dir, für dich, leitet dich, führt dich, ist, schläft nicht, hat seine Augen auf dich gerichtet, hält dich an seiner Hand, auch wenn es im Kreis geht, ne? Josef ja auch. Genau, genauso wie er Jesus gehalten hat, ne, in all dem Menschsein sozusagen. Preis dem Herrn, preis dem Herrn. Und wir sind im, natürlich, klar, logisch. Also du bist natürlich, also das ist eben. Ja, ja, klar, natürlich, logisch, klar. Oder dessen, was bei dir bedeutet, erneuert den Sinn. Na? Denn ein Josef ist ja praktisch durch diese Charakterschule, durch die der durch musste. Also erstmal da in den Brunnen, halb tot, ne? Und dann, was weiß ich, da bei Potiphar und dann im Gefängnis und naja, die ganzen Stationen. Dann kamen ja endlich seine Brüder. Na? Und dann ging es ja um sein Herz. Oh, wie ist jetzt sein Herz drauf? Richtet er jetzt seine Brüder, ne? Da hatten die echt, schon echt voll Panik da, die Jungs. Genau. Aber sein Charakter war soweit geschult. Und darum geht es hier auch immer wieder. Dass der Herr dieses Umdenken, diese Charakterschule, ne, dieses richtet nicht, liebt einander, haltet einander aus, auch wenn der andere, keine Ahnung, irgendwelchen komischen Kram macht und so. Er hat uns auch ausgehalten. Und übrigens hält er dich immer noch aus. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und für ihn war auch die Tatsache, dass praktisch er ja, also Adam vermasselt die Kiste komplett. Und zwar so komplett, dass du nicht, jetzt nicht mehr, aber davor ja schon, davon tatsächlich auch noch ein Stück abgekriegt hast. So sehr hat Adam das ja vermasselt, ne? Dass die gesamte Schöpfung gefallen ist, bis einer kam und der hieß Jesus, der bereit war zu sterben, damit das mit der neuen Schöpfung überhaupt möglich wird. Und dieser Tod, also Jesus gibt sich in den Tod und lässt sein Blut fließen. Wir haben so viel über das Lamm vorhin auch gesungen, ne? Er ist das Lamm, das geschlachtet wurde, damit ein für alle Mal ein Sündopfer da ist, das nur einmal noch dargebracht werden musste, nämlich durch ihn, und danach ja nicht wieder. Und das ist das, was wir im Abendmahl vor Augen halten haben sollen. Er starb, damit du das neue Leben haben kannst. Kostbar. Da geht es eigentlich nicht. Er starb, damit du leben kannst. Wenn wir das in der absoluten Tiefe wirklich inhaliert, meditiert, durchdacht und so weiter haben, dann müssen wir vor lauter Dankbarkeit eigentlich fast zerplatzen. Wenn wir das wirklich zutiefst verstanden hätten, was der uns in dem Fall, das Abendmahl erinnert uns ja nur an seinen Tod, was er wirklich getan hat. Also er holt dich praktisch aus dem Brunnen oder aus dieser völlig gefallenen Schöpfung in einer Sekunde in das Leben. Ja, Halleluja. Und deshalb feiern wir Abendmahl. Anja, du wolltest noch was dazu sagen. Nee, aber jetzt sie wollte das heute mal probieren. Ich habe schon mal angefangen, das einzuleiten. Ja, das hast du super. Habe ich doch schon mal einen Anfang, ne? Ja, das hast du toll gemacht. Danke, liebe Christine, du bist super, ne? Das wollen wir mal applaudieren jetzt. Das Abendmahl und das letzte Passafest, das finde ich so interessant. Warum ist das so interessant? Die Jünger haben alles vorbereitet in diesem Obergemach, da war ja noch ein prophetisches Wort von Jesus und da war alles so schön polsterig und da haben die alles vorbereitet und es war eigentlich ein Passa wie jedes Mal, so, nicht mal mit H, sondern ohne. Und Jesus kommt jetzt aber mit auf die Bühne und in diesem Moment ist es ja kein Passa mehr. Warum? Weil Jesus jetzt da ist, vorbei, aus mit Passa. Und dann sagt er, oh, meine Bibel liegt ja noch da unten, dann sagt er, Dankeschön, liebe Esther, so was Schönes sagt er dann. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen und brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Jesus in seinem normal Leib sagt zu den Jüngern, nehmt und esst, das ist mein Leib. Ist ja schon mal interessant. Und dann nahm er den Kelch, dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Genau, aber es steht auch, dieses tut zu meinem Gedächtnis. Vielleicht habe ich jetzt gerade die falsche Bibelstelle. Wichtig ist, dass Jesus sozusagen mit seinem Normalleib den gekreuzigten Leib bereits ankündigt, um zu sagen, dies tut jetzt zu meinem Gedächtnis. Versteht ihr, was ich meine? Da ist dieser Jesus, Normal-Jesus, der aber jetzt schon sozusagen den Leib gebrochen hat, in Zukunft und diesen Leib schon den Jüngern anbietet. Und was ich so wunderbar finde bei dem Ganzen, nehmt und esst, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und in dem Moment, wo wir sein Blut trinken und sein Leib essen, passiert etwas mit dem Leib Christi, nämlich mit dem geheimen Leib Christi. Denn ich habe hier ein Stück Brot und Janine hat hier ein Stück Brot, ein Stück vom Leib Jesu. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe auch ein Stück. Und manchmal komme ich hierher und da freue ich mich so über Janine, dann umarme ich sie, bin so glücklich. Ja, warum? Wir sehen uns die ganze Woche nicht. Wir haben uns auch nicht ausgetauscht. Wir haben auch nicht irgendwie Witze erzählt. Sondern da ist etwas von dem Leib Jesu in mir, was die Janine auch hat oder was sich ergänzt. Und so umarmen wir uns. Wir wissen gar nicht, warum. Ja, weil wir uns die ganze Woche ja gar nicht gesehen haben. Und wenn wir den Leib Jesu nehmen und das Blut trinken, da passiert auch etwas in uns, was im geistigen Bereich sonst nicht passieren könnte. Wir nehmen. Und ein anderer Punkt, den ich auch so wichtig finde, auch bei der Speisung der 5000, das Erste, was Jesus macht, ist, er nimmt das Brot. Sagen wir bleiben dabei, wir sind der Leib. Er nimmt das Brot. Er segnet das Brot, wir sind bei Jesus, wir werden gesegnet und was passiert dann? Er bricht es, oh weia. Und das ist der Punkt, dieser Zerbruch muss stattfinden, damit Multiplikation stattfindet. Und das ist das, habe ich Angst vor, ne? Finde ich gar nicht so witzig, aber unser Stolz muss gebrochen werden, wie auch immer, damit wir der Menschheit gegeben werden. Und in dem Sinne habe ich gedacht, kommen wir alle und essen jetzt das Abendmahl.